von Daniel Chams ohne Namen. Wenn eine Ehefrau allein irgendwo hinfährt, so läuft der Ehemann ständig im Zimmer auf und ab und weiß nicht, wohin mit sich. Der Mann bekommt schrecklich lange Fingernägel, wackelt mit dem Kopf und sein Gesicht bedeckt sich mit kleinen schwarzen Punkten. Die anderen Mieter trösten den verlassenen Ehemann und geben ihm Schweinesülze zu essen. Aber der verlassene Ehemann verliert jeden Appetit und trinkt hauptsächlich Tee, ohne etwas dazu zu essen. Fällt und auf dem Fußboden zerschellt. Der Ehemann sammelt die Glasscherben auf.